Kral sagt, die Formen sind doch Raum und Zeit. Brückner, wo war denn das in dem vorgelesenen Text, Kral? Wieso muss denn das da reinkommen? Brückner, ja, weil es doch zur Konstituierung gehört. Und so, hier ist ein anderer Ausschnitt, Brückner sagt, und das erschiene mir, wenn man es auch, oder wenn man auch von dem auf, von so ein Tonbandprotokoll, was ja schlecht ist, wenn man auch von auf dem rhythmatischen Zusammenhang die soziale Hintergrundposition ausklammerte, erschiene mir das auch als ein begehbarer Weg und vor allem, dass wir ja einen Teil des Ersten geleistet haben, nämlich es geht, ich will jetzt die lange Auslassung von Kral nicht auch noch dazu lesen, es geht um die Überführung von Erkenntnistheorie in Wissenschaftstheorie, also, so sagt das Kral, also die Frage nach der Realität. Das, sagt Kral, ist ja die Konstitutionsproblematik und die Frage nach der Wahrheit gleichermaßen, sukzessiv ausgeschaltet worden und so, dass stattdessen nur noch die aussageklassifikatorische Beschäftigung mit den Sätzen der Wissenschaft stattfindet. Und da fragt eben Brückner, und das erschiene mir, wenn man es auf dem von dir umrissenen systematischen Zusammenhang, wenn man da die soziale Hintergrundposition ausklammerte, erschiene mir das auch als ein begehbarer Weg, vor allem, da wir ja einen Teil des Ersten geleistet haben, nämlich diese Frage dieser Überführung der Erkenntnistheorie in Wissenschaftstheorie. Dann können wir auch die Frage nach der Realität stellen. Also so streng lässt er sich darauf ein, dass du nicht einfach in die Realität reinhüpfen kannst und dann fröhlich praktisch, was ja dieser Aktionismus und diese Krankheit sozusagen namentlich der deutschen Linken aus allen möglichen historischen und ideologiegeschichtlichen Gründen auch ist, dass sie immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen ist und fröhlich diesen Aktionismus gemacht hat und eben diese Theorie Verachtung auch an den Tag gelegt hat letzten Endes. Ich denke, das ganze, der ganze Band dieses Demonstrationsband, Bilderband zeugt auch davon, was das hervorgebracht hat für Äußerungsformen, ohne jetzt die runtermachen zu wollen, aber diese Kurzatmigkeit und dieser Katzenjammer, der dann folgte, das steht da sozusagen gerade in jener Zeit im Raum. Und da gehen die so ran, dass sie sagen, Erkenntnistheorie erstmal von Kant her klar bekommen und dann können wir auch die Frage nach der Realität stellen und beantworten. Sonst brauchen wir das eigentlich gar nicht erst zu tun. Sonst ist das alles Subjektivismus. Und jetzt sagt Kral wieder, wobei unter den ersten Typus der Aufhebung der Philosophie in gewisser Hinsicht auch noch die Psychoanalyse fallen würde. Insofern, als hier eine bestimmte Weise nicht mehr philosophischer Reflexion stattfindet. So könnte man ja beide bezeichnen. Brückner sagt, ja, der zweite Typus würde damit einen künftigen Zugang vor einer Wissenschaftstheorie geben. Der zweite Weg, das wäre ja einer, der vor allem über den Positivismus gehen müsste. Gibt es nicht einen Weg in den philosophischen Traditionen von Soziologie und administrativen Sozialwissenschaften? Kann man da den Positivismus nicht unterbringen? In dieser Diskussion fragen Sie und fragen alle erst Brückner, was können wir denn mit dem positivistischen, Marx und Engels nannten das damals die positiven Wissenschaften, die müssen sein. Alles löst sich für Marx, und das haben die ja im Kopf, auf in die Wissenschaft von der Geschichte, das ist das Wissenschaftsverständnis, und die Wissenschaft von der Geschichte, das ist dann nicht mehr irgendwie nur Negation der Negation und so, das ist das Kategoriale und das Dialektische, sozusagen Methodologische, mit dem wir an die positiven Wissenschaften, an die Erforschung der Fakten und der vorfindlichen prozessualen Zusammenhänge heran müssen, ja, wo wir es tatsächlich hineinschmeißen müssen, die positiven Wissenschaften, sonst ist alles andere Philosophasterei, und so kritisieren sie auch die Junghegelianer, und das wollen sie ja hinter sich lassen, das wäre eben die Interpretation an der Welt anhand der positiven Fakten und Zustände und Prozesse gleichzeitig eben der Versuch, die statt nur in dieser Kontemplation dieser Fakten und Prozesse, wie das auf der Uni namentlich in Deutschland geschieht, mit der Erkenntnistheorie Kants im Hinterkopf, das unerkennbare Ding an sich, jetzt nochmal ganz klotzig so als Stichwort dafür, das ist die Frage der Konstitutionsproblematik, wie konstituiert sich denn die Realität eben dieses Prozessualen der Klassen in den positiven Befindlichkeiten und Bedingtheiten, in denen wir sie studieren, in denen wir sie beschreiben können. Darum kreist dann auch dieser Streit, der verhaltene Streit. Deswegen geht es allererst um Wissenschaftstheorie für Brückner. Also so einfach, wie er schreibt in den vielen, vielen Aufsätzen, die zum Teil bis in dieses Konkretbuch, das ist ja schon fast ein Niveau, da würden ja die Psychoanalytiker ähnlich die Nase rümpfen wie bei dem Reichianer Ernest Bornemann, der da so Briefkastenonkel für Sexualprobleme war und furchtbar viel Lebenshilfe meines Erachtens da gegeben hat. den Leuten, aber was von der Zunft, von den Psychoanalytikern, also bis zum Kotzen, also verachtet wird und so. So ähnlich hat er auch sich nicht entblödet, einfach mal so ein Konkretbuch abzuliefern, Schüler dann einfach die Frage stellt, wer liebt denn die Schüler? Das ist ja ein ungeheurer Sprung, den will ich nur vor Augen führen, ja, weil ich fand das auch direkt also shocking. Er hat dieses Niveau mit Kral eingehalten und ist auch seinen Weg weitergegangen.